Kapitel 5 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lügenmärchen. Jüngst stieg ich einen Berg hinan. Was sah ich da? Ich sah ein allerliebstes Land. Der Wein wuchs an der Mauer. Und dicht am Throne, rechter Hand, stand Bürgersmann und Bauer. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne? Unterdessen nimmt mich's Wunder. Und weiter stieg ich frisch hinan. Was sah ich da? Kein Leutnant war, kein Fähnrich dort und kein Rekrut zu sehen. Man wusste nicht das kleinste Wort von stehenden Armeen. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne, glückliche Staaten ohne Soldaten. Unterdessen nimmt mich's Wunder. Und weiter frisch den Berg hinan. Was sah ich da? Das ganze liebe Land entlang, ins Bad und auf die Messe, man reiste frei und reiste frank und brauchte keine Pässe. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne, glückliche Staaten ohne Soldaten, kein Pass visieren und schikanieren. Unterdessen nimmt mich's Wunder. Und wiederum ein Stück hinan. Was sah ich da? Ein jeder durfte laut und frei von Herzen resonieren. Man wusste nichts von Polizei und nichts von Denunzieren. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne. Glückliche Staaten ohne Soldaten. Kein Pass visieren und schikanieren. Ohne Spione, denkt euch nur, ohne. Unterdessen nimmt mich's Wunder. Und noch einmal den Berg hinan. Was sah ich da? Die Volksvertreter, Mann für Mann, da ging's um Kopf und Kragen. Doch dachte kein Minister dran, den Urlaub zu versagen. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne. Glückliche Staaten ohne Soldaten. Kein Pass visieren und schikanieren. Ohne Spione, denkt euch nur, ohne, ganz ungenierte Volksdeputierte, unterdessen nimmt mich's Wunder. Und immer höher ging's hinan, was sah ich da? Sah Poesie und Wissenschaft mit Lust die Schwingen breiten, und die Zensur war abgeschafft in alle Ewigkeiten. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne, glückliche Staaten ohne Soldaten, kein Pass visieren und schikanieren, ohne Spione, denkt euch nur, ohne, ganz ungenierte Volksdeputierte, freie Autoren ohne Zensoren, unterdessen nimmt mich's Wunder. Und weiter, weiter, frisch hinan, was sah ich da? Ich sah die Weisen Hand in Hand, wie sie der Lüge wehrten, und wie für Recht und Vaterland mitkämpften die Gelehrten. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne, glückliche Staaten ohne Soldaten, kein Pass visieren und schikanieren, ohne Spione, denkt euch nur, ohne, ganz ungenierte Volksdeputierte, freie Autoren ohne Zensoren, die Philosophen nicht hinterm Ofen, unterdessen nimmt mich's Wunder. Und immer wieder ging's hinan. Was sah ich da? Im ganzen Lande keine Spur von Muckern und von Frommen, und niemand kann durch Beten nur ins Ministerium kommen. Wunder über Wunder. Keine Barone neben dem Throne, glückliche Staaten ohne Soldaten, kein Pass visieren und schikanieren, ohne Spione, denkt euch nur, ohne, ganz ungenierte Volksdeputierte, freie Autoren ohne Zensoren, die Philosophen nicht hinterm Ofen, kein Pietismus, kein Servilismus, unterdessen nimmt mich's Wunder. Und nun zum letzten Mal hinan, was sah ich da? An jeder durft auf eigenem Bein